Und ich denke, das ist auch Teil von solchen Treffen, dass wir nicht nur Worte hören, sondern dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Wie macht ihr das? Mir geht es darum, dass wir nicht Methoden voneinander abkopieren, sondern dass wir kapieren, statt kopieren. Dass wir begreifen, dass die Lösung nicht irgendwo im Import irgendwelcher Durchschlagsstrategien besteht, sondern indem wir zu Füßen von Jesus Fragen stellen und die er dann beantwortet. Es gibt wie zwei Arten von Kirchen. Eine, die Menschen im Zentrum hat und eine, die keine Menschen im Zentrum hat. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und ich denke, wenn man an Kirche denkt mit einem Menschen im Zentrum, es gab ein altkirchliches Statement, das hieß, wo der Bischof ist, ist die Kirche. Ich glaube, fälscher geht's nicht. Und wir beobachten, dass dieses klerikale System, das Versorgungssystem, dass immer ein heiliger Mann oder eine heilige Frau in möglichst heiligen Kleidern zu heiligen Stunden in heiligen Häusern heilige Dinge zelebriert, wenn dieses gegen eine heilige Gebühr, wenn dieses Element im Zentrum steht, dann finden zwei Dinge statt. Menschen werden mit einer Art geistlichen Nabelschnur an diese geistlichen Spezialisten gebunden. Sie können fast nicht ohne diese Nabelschnur leben. Egal wo sie sind, sie denken immer, wer ist hier der Spezialist? Und dann gibt es Kirchen, die haben wie keinen Menschen in der Mitte. Die haben wie ein Jesusförmiges Loch, wo das Zentrum Jesus selber ist. Und ich denke, dass es interessant ist, ich bin oft in Situationen, wo ich den Leuten drei Dinge beibringe. Erstens, wenn du ein Problem hast, komm nicht zu mir, sondern geh zu Jesus. Wenn du eine Frage hast, komm nicht zu mir, geh zur Bibel. Da findest du Antworten. Und wenn du Richtungsweisungen brauchst, da gibt es diesen Heiligen Geist, der durch seine Gaben, durch sein prophetisches Eingreifen, durch seine Gegenwart uns in die richtige Richtung führt. Und wenn wir es schaffen, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus wieder begreifen, dass Kirche dort ist, wo zwei oder drei im Namen von Jesus zusammen sind, dann beginnen wir etwas zu verstehen. Vielleicht eine Sache dazu. Es gibt ja so viele Menschen, die beten, wenn sie beten, immer mit diesem Schlenker hinten dran. In the name of Jesus, im Namen von Jesus. Und ich spüre oftmals, je weniger sie sich den Situationen gewachsen fühlen, desto häufiger wiederholen sie diesen Schlenker. Im Namen Jesu und werden laut und lauter, als ob es durch die Wiederholung echter wäre. Was heißt das im Namen Jesu? Ich beobachte einfach, dass Gott ein Gott des Bundes ist. Und ein Bundschluss wurde im Alten Testament und sogar noch davor, war eine sehr ernsthafte und langwierige Angelegenheit. Wo Menschen, ja, wie damals noch vor Abrahams Zeiten zusammenkamen und Böcke und Schafe und Lämmer und Turteltauben geopfert haben und wo zwei Familien, zwei Clans miteinander ausgehandelt haben, nach welchen Bedingungen sie einen Bund miteinander schließen. Aus Liebe, wegen Verteidigung oder weil ein stärkerer Bundespartner einem schwächeren Zusicherungen macht. Und diese Bundessache war eine sehr wichtige Sache, wo man dann zum Schluss zusammenkam und diese Opfertiere geschlachtet hat. Man ging dann in dieser Rinne zwischen den zwei Opfertieren, genau in der Mitte, im Blut, ja, und hat dann oftmals seine Schärpe, den Mantel genommen, in dieses Blut getaucht und diesen Mantel einander überreicht. Man hat sich umarmt, man hat seinen Namen gewechselt. Du trägst jetzt meinen Namen, ich trage deinen Namen. Wie Gott das mit Abraham gemacht hat. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, nimmt den Namen Abrahams an. Der Gott Abrahams. Und wo dieser Bundschluss auch dazu führt, dass wir sagen, deine Kriege sind meine Kriege, deine Freuden sind meine Freuden. Dieser Bundesgedanke ist etwas, was Gott schon seit, solange es das gibt, in uns hineingelegt hat und wo wir in unserer heutigen Zeit wieder neu entdecken. Und das bedeutet auch eine Aufgabe des Selbst in eine völlig neue Beziehung hinein, wo wir unsere Identität haben in unserem Bündnispartner. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, und vielleicht komme ich heute Nachmittag nochmal kurz darauf zurück, dass ich sehr erschrocken bin, als wir einmal bei uns zu Hause eine Zeit des Gebets hatten, mit ein paar Freunden, 10, 15 Leute. Wir hatten gebetet und haben den Herrn gefragt, Herr, Wie ist das mit der Zusammenarbeit in der Zukunft? Ich kenne diese verschiedenen weltweiten nationalen Bewegungen, die Denominationen, die Kirchen, AD 2000, die Allianz, die evangelische Dawn, Jugend mit einer Mission, die Kirchen, die Werke. Das kenne ich alles sehr gut. Aber mir kommt es immer so vor, als ob wir Zusammenarbeit so definieren wie ein Fußballspiel. Wir machen ein paar Regeln zusammen und dann spielen wir. Aber wir haben einander immer im Auge, ob nicht einer gefährlich nahe an den Spielfeldrand kommt und irgendwo die Regeln bricht, indem er irgendetwas anderes macht. Und so, dass wir eine Art regelorientierte Zusammenarbeit leben. Und ich spüre, dass dieses Prinzip nicht wirklich funktioniert. Dass es mehr braucht, als stimmst du diesen drei Regeln zu, also lass uns gemeinsam arbeiten. Es braucht eine Bekehrung zu Gott, aber es braucht auch eine Bekehrung zueinander. Eine Hinkehr, eine Bundschluss-Hinkehr zueinander. Und ich persönlich spüre, dass das was mit Liebe zu tun hat. Gott als Bundesgott sagt, ich hab euch lieb. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gegeben hat, um den Bund zu besiegeln, unter anderem. Und dann sagt er zu uns ja, liebet Gott von ganzem Herzen, all eure Seele, all eurem Verstand und liebet euren Nächsten. So, und das ist für mich ein ganz erstaunliches Ding. Dass wir hier wirklich lernen müssen, dass Liebe zum Nächsten nicht ein fröhliches Hallo ist und wie geht's dir, tschüss, wie hieß du nochmal? So eine Art oberflächliche Sache, sondern Liebe hat was mit Hingabe und noch schlimmer, was mit Formen zu tun, was mit einer Verbindlichkeit zu tun. Ich liebe meine Frau. Und deswegen flirte ich mit ihr nicht endlos, sondern irgendwann mal, ja, sage ich, kann ich dich haben, ja. Halte ich ihm ihre Hand an, was immer alles. Und gebe ihr den Ring und sage, wir verbünden uns miteinander. Da wird Liebe praktisch. Und ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht sowohl mit Gott geflirtet haben, als auch miteinander. Und wie nicht uns dingfest gemacht haben, wie wir es nicht festgelegt haben, uns miteinander verbündet haben. Und das wird für mich ganz praktisch in der sogenannten christlichen Nächstenliebe, dass wir lernen, den Nächsten zu lieben, denn er ist wie du, sagt Martin Buber. Dass wir miteinander merken, wir sind gemacht von Gott, um einen Bund auch miteinander einzugehen, weil Gott einen Bund mit uns gemacht hat. Und das ist eine Qualität, ihr Lieben, die weit über das gemeinsame Zustimmen an einigen Doktrinen hinausgeht. Wo eine tiefe Bundesverbündung, wie David und Jonathan wieder entsteht, wo Menschen sagen, wir leben einfach nicht mehr parallel aneinander vorbei. Und schon gar nicht, wenn wir in derselben Region leben. Das ist doch offensichtlich kein Zufall, dass Gott uns in dieselbe Region oder Stadt gesetzt hat, sodass wir dann uns gemeinsam mit Gott, miteinander und mit unserer Region verbünden. Ich möchte ein bisschen über praktische Dinge sprechen und das tue ich, glaube ich, schon, indem ich sage, das Entscheidende entsteht bei unserer persönlichen Verbündung, unseren privaten Bundschlüssen mit Gott. Es ist mir wichtig, dass wir die alle haben. Jesus möchte und bietet uns das an, dass wir mit Gott zu ganz persönlichen Einigungen kommen. Manchmal nennt man das Lebensziele, Bundschlüsse. Herr, wenn. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die im Krieg irgendwo in der Gosse saßen, in irgendwelchen Kriegen und sagen, Gott, wenn du mich hier nochmal rausholen kannst, dann werde ich dir ja, mein Leben versprechen. Viele Leute sind ja aus dem Zweiten Weltkrieg so zu Evangelisten geworden, dass sie sagten, wenn ich noch einmal aus diesem Schützengraben lebendig rauskomme, dann Gott, weiß ich, dass es dich gibt. Und dann soll dein Leben, mein Leben dir gehören. Diese Art von Bundschlüsse kann man aber auch ohne Krieg und Schützengraben haben. Und davon rede ich. Dass das wieder wichtig ist und dran ist. Und dass wir uns dann auch miteinander lernen zu verbünden. Und diese Verbündung wird dann praktisch. Dass wir füreinander sorgen, füreinander einstehen. Ich weiß noch, wie ich mit John Molinde zusammengesessen bin und über 9/11 geredet habe, über den 11. September, mit diesen Flugzeugangriffen auf New York unter anderem. Und ich weiß noch, seine Version war, dass er sagte, als ich das sah, da stellte ich mir und auch Gott die Frage, wann hat sich eigentlich dieser Flugzeugpilot oder diese Terroristen, die die Piloten überredet haben, entschlossen, in dieses Hochhaus hineinzufliegen. 10 Sekunden vorher? 5 Sekunden vorher? 20 Jahre vorher. Der Mann ist nicht am 11. September gestorben. Der ist schon 20 Jahre vorher gestorben, versteht ihr? Der hat schon 20 Jahre vorher sein Leben für die Sache Allahs gegeben und starb sich selbst. Und er fragte sich, wie ist das bei uns Christen? Und da war dann dieser Feuerwehrmann, der Leben gerettet hat und der dann völlig verschmiert und mit diesen Glassplittern rauskam, um ein bisschen Luft zu schnappen. Und irgendwie hatten sie ihn interviewt und haben gesagt, wenn du jetzt nochmal reingehst, dann stirbst du. Und wie er sich umdrehte und sagte, für diesen Moment bin ich geschaffen. Ich muss da reingehen. Und er ging rein und ja, er starb. Und ich frage aber wieder, was ist mit uns Christen? Und da glaube ich, da wird es interessant, da wird es praktisch. Da ist für viele von uns, für mich, vielleicht der nächste Schritt. Weil die Frage ist ja, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Und ich glaube allen Ernstes, dass er darin liegt, dass wir selber zu Bundespartnern wieder werden von Gott. Und zu Bundespartnern mit unseren Nachbarn, mit denen, mit denen Gott uns zusammengestellt hat. Ich sterbe viele Tode jeden Sonntag, wenn ich beobachte, wie um 9.05 Uhr die Türen sich öffnen und die christlichen Familien ihre Fischautos besteigen und in alle Himmelsrichtungen zu ihren künstlichen Predigtstätten auseinanderfahren, wie wenn ein unsichtbarer Wind sie zerblasen hätte. Die peinlichste Stunde des Christentums. Da gehen die Methodisten von Hüben nach drüben und die Baptisten von drüben nach Hüben. Ach, schon allein das Benzingeld, das man einsparen könnte. Nicht auszudenken. Die Grünen würden eine wahre Freude haben an solchen Geschichten. Was wirklich Geld kostet, Freunde, ist Sünde. Ja? Und wenn das die Regierenden erkennen, da wird das Leben und auch das Regieren wieder spannend. Und ich denke oftmals, das ist doch etwas, worüber sich Jesus kaum freuen kann. Dass wir wieder lernen müssen, uns vor Ort, für unseren Wohnort, für unser Wohnviertel, für diese 200 Meter um unser Häusle herum zu verbünden. Und zu sagen, da marschieren wir die Straßen ab, da beten wir die Straßen auf und ab, da lassen wir uns zu Geburtstagsfeiern und Hochzeiten und Trauerfeiern einladen und machen dasselbe. Und ich glaube, da wird es dann praktisch, wenn aus unserer sehr, manchmal sehr intimen Frömmigkeit, wenn das herauswächst, wenn das wieder zum Nächsten überspringt, da wird es praktisch. Einer meiner Bekannten ist der Mike Bickle, der in Kansas City eine Gebetsbewegung eröffnet hat, unter anderem IHOP heißt das. Das kann ich mir so gut merken, weil das International House of Pancake eben nicht heißt, sondern International House of Prayer. Ein Gebetszentrum. Und da beten die so zusammen, den ganzen Tag und mit oder ohne Fahnen und mit Gitarre und Tanzen, wunderschön. Aber ich bin da hingekommen und da habe ich festgestellt, dass viele Christen aus der ganzen Welt sind dorthin gezogen, weil sie diese geistliche Atmosphäre so lieben. Die sind dort buchstäblich hingezogen. Diese 50 Häuser gehören auch noch dazu, diese 50 auch noch dazu. Und ich dachte, ist das wahr? Und ich lernte dann denjenigen kennen, der die Gemeinde dort übernommen hat, aus dem Rotlichtviertel Amsterdams, den guten Floyd McClung. Und Floyd sagte mir, als ich dort in diese Gemeinde kam, da hatten sie 3000 Gottesdienstbesucher. Und dann fing ich an zu predigen. Floyd, typisch. Hast du die Prostituierten schon in deiner Region ausfindig gemacht und sie zu Kaffee eingeladen? Und bist du hergegangen über die Straße? Und ist dein Christentum praktisch? Ist es geerdet? Oder lebst du auf Wolke 9? Oh, das liebten aber viele nicht. Und es ging erstmal 1000 weg von der Gemeinde. Weil der Floyd nicht ganz so geistlich ist. Ja. Und wir müssen uns das genau überlegen, was das heißt. Genau dort, wo Liebe zu Gott praktisch ist, wird sie auch praktisch zum Nächsten. Das hängt zusammen. Wenn wir unseren Bruder, den wir nicht sehen, nicht lieben, wie kann dann, sagt der Johannesbrief, die Liebe Gottes in uns sein? Ich möchte mal über praktische Schritte sprechen und das ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, viele von uns müssen es regelrecht praktizieren, was Kirche wirklich ist, also reduziert aufs Maximum. Es gibt eine Bewegung weltweit, das ist die Simplify-Bewegung, von Tiki Küstenmacher angefangen. Ja, wahrscheinlich nicht angefangen, aber steckt da mittendrin. Diese Bewegung der Vereinfachung, zurück zur Schlichtheit, zurück zum Eigentlichen. Und da glaube ich, müssen wir auch als Christen wieder neu lernen, mit wie wenig Dingen wir intensiv Gott erleben können. Denn ich habe das ja schon erklärt, durch die Kirchengeschichte hindurch haben wir uns wie verabschiedet von den Dingen, die früher die Hauskirchen und die Stadtkirchen miteinander gemacht haben und haben uns auf christliche Versionen von jüdischen liturgischen Elementen und Einkäufen aus anderen Religionen unser eigenes Versatzstück von Christentum zusammengebastelt. Und für viele ist es deswegen eine echte Erfahrung, ein echtes Erlebnis, wieder wirklich Hauskirchliches zu erleben. Wo es erstens darauf ankommt, dass wir lernen, dass wir keine Veranstaltungen haben, sondern dass wir eine neue Spezies sind. Christentum ist deswegen nicht veranstaltungsorientiert, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist ein gemeinsames mit Gott und miteinander das Leben teilen. Und das kostet Zeit. Und das kostet Kraft. Und das kostet vieles, Tränen. Aber das bringt auch einen großen Preis. Und für viele ist es aufregend, wieder ganz simpel diese Dinge zu erleben, ganz praktisch, im eigenen Haus oder beim Nachbarn. Diese vier Dinge, die in Apostelgeschichte 2 beschrieben sind. Ich will sie nur kurz zusammenfassen. Erstens, wenn ihr euch trefft, habt immer ein Meeting, sage ich, ja, ein M-E-A-T-I-N-G, das heißt ein Treffen mit Essen, ein Meeting. Das heißt, wenn ihr zusammenkommt, stellt sicher, dass ihr esst. Essen ist ein zentraler Bestandteil des Bundesschlusses. Damit hat man einen Bund besiegelt. Und so ein Essen, ob es nun das Abendmahl ist oder was auch immer war, etwas ganz Zentrales, auch wo Gott einen Bundschluss mit Menschen macht. Das liebe ich ja an Jesus so. Der hat so wenig Seminare gegeben. Er war immer nur ständig am Essen und war irgendwo in Häusern, und wenn ihn keiner eingeladen hat, dann hat er sich selbst eingeladen. Ging er auf die Straße und hat gesagt, Zachäus, komm da runter von deinem Baum, heute Abend muss ich bei dir essen. Ja. Und wenn es nicht zu essen gab, 2 Fische, 5 Brote, hat er das mit dem Essen selbst erledigt. Schickt seine Jünger in Lukas 10, 2 und 2 los und sagt, geht, sucht Häuser des Friedens. Und wenn sie euch öffnen, dann esst, was sie euch anbieten. Noch schlimmer, trinkt, was sie euch anbieten. Und das Essen gehört ganz zentral dazu. Und ich denke zweitens, dass wir lernen, unser Leben miteinander zu teilen, als eine Liturgie miteinander zu teilen. Unser Leben fängt auch mit L an, aber ist weitaus intensiver. Da geht es um materiell teilen, da geht es um geistlich teilen. Dass wir einander Anteil geben, ganz praktisch. Dass wir sehen, wo der Schuh drückt, indem wir unsere Masken auch fallen lassen. Das ist das Schöne beim Christentum. Dass wir nicht nur auf Sympathie bedacht morgens am Sonntag den Bügel nehmen aus dem Schrank und den falsch rum in unseren Mund hinein und dann gehen wir da in die Kirche. Na, lieber Bruder, na, liebe Schwester. Und nachher nehmen wir ihn wieder raus. Sondern, dass wir einen Blick hinter die Maske einander erlauben. Und uns lieben, obwohl wir uns kennen. Nicht, weil wir uns kennen. Also nicht sympathieorientiert, der mag auch gern Jazz, sondern, dass wir uns annehmen, weil Jesus uns angenommen hat. Und das ist etwas ganz Fantastisches und Faszinierendes. Und das müssen wir manchmal wie neu lernen. Dass wir miteinander das Leben teilen. Geistlich teilen, materiell teilen, materiell teilen, materiell teilen. Das ist etwas, da haben die Menschen von außen die Christen gesehen und gesagt, die sind entweder heilig oder verrückt. So wie die Geld teilen. Das ist unglaublich. Das Dritte, was die miteinander gemacht haben, ist das Wort Gottes gegessen. Und zwar nicht bibelarbeitsmäßig, sondern an Vorbildern. Und durch Fragen und Antworten. Ist das so? Wie geht das denn? Zeig mal. Deswegen ist das mit diesen Ältesten, mit diesen geistlichen Eltern so wichtig. Deren Aufgabe ist es nicht, lange Predigten zu halten, sondern zu zeigen, wie es geht. Hast du irgendwelche Fragen? Wie macht man das? Und das ist wichtig, da entsteht Autorität. Ich glaube, man kann große Sprüche machen auf Kanzeln. Möglichst 3 Meter über jeden Widerspruch, ja. Das kann man. Aber der eigentliche Lackmustest ist doch zu Hause. Wo man zu Hause ist mit Frau und Kind und Besuch, da wird es deutlich, ob das stimmt. Und da muss das deswegen wieder hinein, das Evangelium. Und das Vierte, was geschieht, ist Gebet. Gebet, Gebet, Gebet. Und auch das prophetische Antworten von Gott auf das Gebet hin. Wo Gott wieder neu lernt, wieder zu uns zu sprechen. Ich weiß noch, das mit dem Prophetischen, ich will jetzt da nicht groß drauf eingehen, vielleicht 1, 2 Geschichten erzählen. Ich hatte einmal in einer katholischen Kirche gepredigt in Deutschland, über Hauskirchen. Und der Pfarrer hatte sich bekehrt und sagte, wir sollten Hauskirchen machen. Und ich sagte, gut, und erzählte dann. Und dann sagten die vielen Besucher, ach, das möchten wir mal in unserem Dorf erleben. Wo gibt es denn so eine Hauskirche? Ich sagte, eigentlich noch keine, aber wir sind ganz frisch hier angekommen. Ihr könnt ja mal kommen am Donnerstagabend. Okay, wann sollen wir denn kommen? Ich sagte, am Donnerstagabend. Sie sagten, wann? Ich sagte, am Donnerstagabend. Die wollten wissen, 19.30 Uhr oder 18.30 Uhr, 20 Uhr und so. Ich sage, kommt einfach abends zum Abendessen. Ah, das ist für viele in Deutschland 18.00 Uhr. Und dann kamen sie also um 18.00 Uhr an Und wir hatten ein Buffet aufgebaut, Leberkäse und was weiß ich. Und die haben dann gegessen, wir haben gelacht und erzählt. Und irgendjemand fragte dann so um 7, wann fängt's denn an? Wann klingt... Versteht ihr? Wann klingelt das Glöckchen? Wann sagt einer los? Und ich sage, wir sind schon mittendrin. Kirche ist nicht etwas, was anfängt. Sein Lebensstil. Und dann hatten die... Und dann hatten die natürlich Fragen und dann hatten wir die ein bisschen beantwortet mit viel Humor. Und dann kamen wir zu dem Moment, wo wir beten wollten. Und da sagte ich so, und jetzt werden wir prophetisch füreinander beten. Und die Leute haben mich angeguckt und haben gesagt, wie buchstabiert man prophetisch? Und ich sage es ganz einfach. Wir Christen verwenden viel Zeit, um Gott für uns zu hören. Deswegen hören wir Predigten, lesen Bücher, kaufen Videos, Kassetten, noch mehr Bücher, Traktate. Jimmy-Mentalität. Ja? Gott, Gimmi. Ich muss was hören von Gott. Schön, ist angenehm. Und ist richtig. Prophetisch reden heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, verbringe Zeit mit Jesus, um von ihm zu hören über deinen Nächsten. Ist doch ganz einfach. Frage ihn, was hast du meiner Nachbarin zu sagen? Besonders der da. Und das wird ganz spannend, wenn das so funktioniert. Ich hatte gerade jemanden zu Hause, der sagte, als ich das betete, sagte Gott, lass alles liegen und stehen, kauf einen Blumenstrauß und gib ihn dieser Frau, die keiner so richtig mochte. Hat sie alles liegen und stehen lassen, hat diesen Blumenstrauß gekauft, ging hin und hat gesagt, ich habe wie von Gott gehört, ich soll Ihnen heute diesen Blumenstrauß schenken. Und dann brachte ihn Tränen aus und hat gesagt, keiner weiß, dass heute mein Geburtstag ist. Und dass Gott sich an sowas erinnert. Das war so wichtig, versteht ihr? Naja, wir zurück da in dieses Wohnzimmer. Das waren ja hauptsächlich 80% alte Damen, 70 plus. Die sollten nun prophetisch beten. Ich habe gesagt, hört von Gott für den Nächsten, für die Nächste. Und betet dieses komplizierte Gebet, ich segne dich. Und legt die Hand auf die rechte Schulter oder an irgendeinen ungefährlichen Ort und betet, ich segne dich. Und bittet Gott um ein Wort für diesen Nachbarin oder was immer. Und Gott ist ein Gott, der sich bitten lässt. Wenn ihr ihn um ein Brot bittet, gibt er euch keinen Stein. Wenn ihr ihn um einen Fisch bittet, gibt es keine Schlange. Das ist die Natur Gottes. Also macht das. Und wehe, es kommt ein falsches prophetisches Wort. Dann haben wir in gut deutscher Manier draußen die Steine schon aufgehäuft. Ja. Also mit Humor das auch ein bisschen entgiften, entschärfen. Die sind oft mal so religiöse Atmosphären geprägt mit Weihrauch und todrichtig und so. Für die ist es wichtig, auch mal einen Kaffee zu verschütten beim Gottesdienst. Das entkräftet das alles etwas. Und dann haben die da füreinander gebetet. Das war herrlich. Eine betete für eine andere und dann sagte jemand, ich habe so eine Bibelstelle im Kopf. Weiß aber nicht, was da steht. Irgendwie will Gott dir diese Bibelstelle sagen. Matthäus 6, 28. Naja, keiner wusste, was da stand. Wir schlugen das nach. Und da steht, lernt von den Lilien. Die arbeiten nicht, die spinnen nicht und Gott kleidet sie doch. Die Frau, für die das gebetet worden ist, die fing dann an zu weinen und weinte. Und ich dachte, na so dramatisch war das ja nun auch wieder nicht. Und dann hat die dann irgendwann auch aufgehört zu weinen und sagte, mein Name ist Lilie. Und ich habe 7 Kinder. Und jeden Morgen stehe ich um 5 Uhr auf und wälze Neckermann-Katalog oder was immer, um mir zu überlegen, wie kleide ich bloß meine 7 Kinder. Und Gott hat gerade direkt zu mir gesprochen und mir gesagt, er kennt meinen Namen. Er weiß, was ich morgen um 5 tue. Er weiß die Antwort und hat geweint. Und ihre Teenage-Tochter war dabei, die hat auch geweint. Und alle anderen haben auch geweint. Und ich habe auch geweint. Und ich dachte... Zum Schluss war eine 84-Jährige dran. Sie hat dann gesagt, jetzt bin ich 84 Jahre alt. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich bin in einem Altersheim. Darf man sowas auch in einem Altersheim tun? Ich dachte, ja. Also mit anderen Worten, ob du 84 bist oder 14, das ist wert, das mal zu erleben. Und mein Rat an dich ist, wenn du das noch nicht kennst, fang doch morgen Abend damit an. Lad Leute ein, sag ihnen, komm abends, was auch immer. Aber es ist wichtig, dass wir das wieder einüben, dass wir das lernen. Und ich möchte sogar vorschlagen, dass wenn wir hinterher Mittagspause haben, dass wir die Mittagspause benutzen, um sowas miteinander auch zu machen, um uns auf diese hauskirchliche Art und Weise zusammenzufinden. Ich fände es gut, wenn wir vielleicht in kleinen Gruppen an Tischen, ob wir 5, 6 oder 8 sind, egal, dass wir zusammen diese 4 Dinge mal miteinander machen, wenn ihr wollt. Dass wir lernen, dass wir miteinander unser Leben teilen. Erzählt ein bisschen was von dir. Und weil es nur so kurz ist, erzähl doch mal, was das Peinlichste war, was dir in den letzten 12 Monaten geschehen ist. Dann sind wir gleich beim Thema, ja? Predige nicht dich selbst, sondern was war eigentlich das Verrückteste, ja? Das hilft, zum Kern vorzukommen, noch ein bisschen abzukürzen. Und mach das bitte nicht zur Regel, das machen wir nur heute so. Nie wieder. Und zweitens, vielleicht ein Lehrthema. Nehmt euch ein Lehrthema, das ihr miteinander aus der Bibel besprecht. Ich schlage vor das Thema, wie wichtig ist das Essen in der Kirche? Nehmt euch mal das mal als biblisches Thema vor. Drittens, ich fände es gut, wenn ihr miteinander spürt, gibt es jemanden unter euch hier, der eine ganz besondere Not hat, den was ganz besonders drückt? Dann würde ich sagen, dass dann das Beten verboten ist. Sondern tut doch irgendwas zusammen, um diese Not zu lindern. Vielleicht gibt's was. Vielleicht geht es euch allen so super gut, dass jemand sagen muss, ich kenne jemand, dem geht's nicht gut. Vielleicht könntet ihr was für diese Person tun. Vielleicht betet ihr, schickt eine Postkarte oder eine E-Mail oder beides oder irgendwas. Tut etwas Praktisches zusammen. Als kleine Gruppe hier. Jemanden wird euch doch einfallen, der eine besondere Not hat. Und tut denen was Gutes. Schickt ihnen irgendein Buch oder eine Kassette, wenn ihr sie ärgern wollt. Oder irgendetwas etwas Praktisches. Und viertens fände ich es noch gut, wenn wir jeweils eine Minute, nur eine Minute, für jeden in dieser kleinen Gruppe beten würden. Auch in diesem prophetischen Sinn. Dass wir sagen, segne diese Person. Und dass wir 5 oder 4 jeweils für eine Person, nur für eine Minute beten. Und wenn Gott uns etwas Prophetisches für diese Person sagt, ob es nun ein Wort aus der Bibel ist oder ein Bild, dann dürft ihr das aussprechen. Und ich habe immer wieder erlebt, wie Leute zu Tränen, Tränen gerührt waren, nicht nur, weil Gott sie persönlich anspricht, sondern weil Gott sie persönlich benutzen kann, um andere anzusprechen. Das ist nämlich genauso tränenreich. Und ich würde euch einfach vorschlagen, dass wir, wenn ihr wollt, auf diese Art und Weise nachher unsere Mittagspause verbringen. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Was sind Dinge, die wir noch tun können? Ich glaube, dass für viele es vielleicht das Geistlichste ist, was sie tun können, ist, dass sie nichts tun. Das meine ich damit. Ihr habt das vorher so schön gesagt. Wenn man aus Ägypten rauskommt, dann kann es sein, dass man Ägypten noch in sich trägt. Ich will jetzt das nicht unbedingt mit Kirche vergleichen. Aber es ist bei vielen so geworden, dass selbst wenn wir aus dem System der Kirche meinen auszutreten, ist das System immer noch weiterhin in uns drin. Einer meiner Freunde ist ein reformierter Pfarrer. Der hat einmal in aller Öffentlichkeit gesagt, ich als reformierter Pfarrer werde und will Hauskirchen gründen. Aber ich spüre, dass das System noch in mir ist. Und jetzt bräuchte ich eigentlich mal jemand, der meinen Kopf nimmt und ihn ganz tief unter das Wasser hält, bis die letzte religiöse Blase aus meiner Lunge entschwunden ist und dann mich wieder hochholt. Gesprach's und hat's getan. In Österreich haben einige der Hauskirchenbewegungen damit angefangen, dass sie ganz offiziell zugemacht haben. Traditionelle Gemeinden haben zugemacht. Punkt. Begraben. Auf null zurückgefahren. Es ist verboten, mit Gitarre erwischt zu werden, in irgendein Haus zu gehen und Liederbuch. Tut das bloß nicht. Wenn, dann mit Bratwurst und mit irgendwas anderem. Also nur noch unreligiöse Zusammenkünfte haben die gemacht. Und es war erstaunlich, dass dadurch so eine Art religiöse Quarantäne entstand. Das heißt, eine Art Entgiftungskur. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn all das, was wir dort in der Kirche betreiben, wirklich vom Geist Gottes geprägt ist, warum haben wir es dann so schwer, umzustellen? Dort braucht es oftmals auch eine Zeit, wo die Dinge innerlich zur Ruhe kommen können. Eine Quarantänezeit. Das kann für viele Pastoren und Gemeindeleiter heißen, ja, nicht nur ein Sabbatjahr zu machen, das ja so sehr in ist, sondern arbeiten zu gehen. Wieder normal zu werden. Ganz normal, mit normalen, nüchternen Menschen zusammen zu sein, morgens um 7 auf der Matte zu stehen, ist oftmals eine echte Heilung für alle Betroffenen. Und ich sage euch ganz ehrlich, dass ich nicht allen, aber ich sage, das kann für viele der gesunde nächste Schritt sein. Und ich möchte noch eine Rechnung anstellen. Meine Beobachtung ist, dass das Ding Zeit braucht. Zeit. Für jedes Jahr, das du als Mitglied eines kirchlichen Systems gelebt hast, ist meine Beobachtung, brauchst du etwa einen Monat Quarantäne, Auszeit. Und wenn du ein aktiver Gestalter warst, also Pastor, Mitarbeiter unter kirchliche Besoldung, verdoppelt sich diese Zahl. Das heißt, dass du dann für ein Jahr Dienst brauchst du ungefähr 2 Monate Karenzzeit oder Auszeit. Und das ist kein Witz. Ich meine das allen Ernstes so. Ich kann mich nicht retten vor Gesprächen und Mails und Anrufen von Pastoren und Kirchenleitern, die letztendlich sagen, wo kann ich hin, wo mich keiner kennt, wo ich mich selber sein kann, wo ich mal ausruhen kann. Und das ist mehr als nur ein Ausbrennen. Das ist auch die Frage, wofür investiere ich mich in den nächsten 30 Jahren oder 10 Jahren. Und da ist allen Ernstes mein Rat, nehmt euch eine solche Auszeit. Es ist besser, eine solche Auszeit zu benutzen, als ein Mischtyp zu machen. Oder wie, ich weiß, habt ihr das so formuliert, dass man sozusagen die Kirche ins Haus holt. Das war der große Schock in vielen chinesischen Hauskirchenbewegungen, als wir auch dort begannen zu arbeiten, dass sie sagten, vielfach sind wir nur wegen der Verfolgung in die Häuser gegangen und haben in den Häusern letztendlich kleine Formen der großen Kirche gespielt. Das ist aber mit Hauskirche nicht gemeint. Und deswegen ist es oftmals notwendig, hier solche Auszeiten sich zu nehmen, heilige Auszeiten, um wieder zur Ruhe zu kommen. Um wieder auf den Boden zu kommen. Dass die Familie auch mal wieder wach wird. Ich sehe es besonders bei Leuten im kirchlichen Getriebe, wo so stark programmorientiert sind, dass oftmals gerade die Kinder, gerade die Teenager, sagen, guck mal, das sind zwei Arten von Leben, die ihr führt. Eins da draußen und eins privat. Uns überzeugt aber nur das Private. Und deswegen ist es so, dass viele Jugendlichen, gerade von Leitern, oft in die exakt andere Ecke gehen. Und deswegen ist eine solche Auszeit, wenn irgend möglich, mit den Kindern. Manchmal etwas absolut Lebens- und Familienrettendes. Und ich möchte euch das einfach sagen. Dann glaube ich, ist es so, dass man anfangen kann. Anfangen in dem Sinn, wie ich das vorher beschrieben habe, dass man auf diese Art und Weise bei euch zu Hause zusammenkommt. Kommt zusammen, esst zusammen, redet, teilt euer Leben miteinander, lernt aus dem Wort Gottes miteinander durch Vorbild und Fragen und Antworten. Viertens, betet voreinander, füreinander, hört prophetisch und den Rest, den wird Gott tun. Ich weiß noch, wie ich aus Indonesien zurückkam, wieder zurück nach Indonesien mit Chris Dasa. Wir hatten über diese Dinge dort gesprochen und wurden in ein Restaurant eingeladen von einer jungen Familie, die sagten, wir haben euch gehört vor einem Jahr. Und da haben wir 4 Monate gebraucht, um das zu verdauen. Aber dann haben wir angefangen, das zu tun als Familie. Haben Leute eingeladen und haben auch gelernt, immer zu essen. Ja? Das ist schon fast eine Regel. Und wir beten dann auch, nicht nur vor dem Essen, sondern auch während dem Essen und beten füreinander, auch prophetisch füreinander. Und ich sage, erzähl mal ein bisschen. Ich sagte, ja, gerade kam eine junge Frau, die haben wir auf der Straße aufgesammelt und die hat sich bekehrt und die haben wir zum Essen eingeladen und dann hat eine andere Frau für sie gebetet und hat plötzlich prophetisch was zu ihr gesagt. Hat gesagt, du hast deinen Sohn verloren. Stimmt das? Diese Frau sagt, ja. Vor 8 Jahren habe ich meinen kleinen 4-jährigen Sohn Dave in den Straßen von Jakarta einfach verloren und nicht wieder gefunden. Und seit 8 Jahren suche ich ihn, verzweifelt. Und dann ging die Prophetie weiter und sagt, heute hat Gott dein Gebet erhört. Wenn du jetzt aufstehst und zum National Monument, zum Nationaldenkmal in Jakarta gehst, wirst du deinen Sohn unter einem Baum finden. Naja, die Frau wusste es ja nicht besser, stand auf, stieg in den Bus und fuhr dort zu diesem National Monument, das ist so ein großer Turm dort, in Jakarta, und da waren viele Bäume und sie betete, Herr, welcher Baum? Und da spürte sie irgendwie der, dort ging sie hin und hat nach einem etwa 12-jährigen Jungen Ausschau gehalten und tatsächlich, da war einer. Und sie ging hin zu ihm und sagt, Dave? Mom? Und so haben sie sich wieder gefunden, die beiden. Und die Geschichte geht natürlich weiter, weil sie sagten, diese Art von prophetischen Erfahrungen machen die Drucker arbeitslos. Weil dann braucht man nicht so viele Handzettel mehr zu drucken. Die Gemeinde, you know, wird selber zum Werbeträger. Und das beobachte ich immer wieder, dass je mehr wir zurückkehren zu diesen Dingen, desto weniger werden Veranstaltungsevangelisationen notwendig, weil die Gemeinde nicht mehr evangelisiert, sondern durch ihr Leben mit Christus evangelistisch wirkt, egal was sie machen. Und das finde ich natürlich ein erschreckendes Statement, auch für jeden, der evangelistisch gearbeitet hat. Aber die Wahrheit ist ja, dass das Leben letztendlich das Evangelistischste ist, was es gibt. Das ist das Überzeugende. Ich glaube, es kann noch weiterführen. Ich möchte euch sagen, vielleicht noch als nächsten Schritt, dass ihr Verbündete suchen solltet. Es gibt mit Sicherheit Menschen in eurer Umgebung, zu denen Gott genau dasselbe gesagt hat wie zu euch. Sucht sie, findet sie. Verbündet euch mit ihnen. Trinkt Kaffee, ladet sie zum Essen ein, werdet Freunde, betet über eure Region. Legt eure Agenden gemeinsam vor Gott nieder und sagt, was können wir gemeinsam für die Region tun? Frage nicht in Abwandlung eines Wortes, frage nicht, was die Stadt oder die Region für dich tun kann, sondern fragt, was ihr gemeinsam für eure Region tun könnt. Und wenn ihr das tut, werdet ihr feststellen, dass durch diese Verbündung, durch diese Verbrüderungen mit Menschen, die in derselben Region sind, dass völlig neue Dinge möglich sind. Und dass ihr gemeinsam und nicht mehr einsam Wege gehen könnt. Als da zum Beispiel sind, gemeinsame Dienste übernehmen, gemeinsame Gottesdienste mit regionaler Strahlkraft entwickeln, sogenannte Stadtkirchen, wie ich das nenne. Stellt euch vor, einmal im Monat würden alle Kirchen vergessen, in ihre Sonntagvormittag-Gottesdienste zu gehen. Und würden alle zusammen im größten Stadion oder der größten Halle der Region sich treffen und dort miteinander einen gemeinsamen Gottesdienst feiern und ihre Einheit in Christus zum Ausdruck bringen. Was dann wieder passieren würde, da würden wieder die Jugendlichen kommen. Da würden wieder die Politiker und die Journalisten kommen. Und da wird es wieder zu Bekehrungen kommen. Das erleben wir in Deutschland schon, auch in der Schweiz. Und manchmal sind es die Jugendlichen, die dort die Initiative ergreifen müssen. Weil alles andere ist oftmals so, ja, politisch und schwierig und haben wir ja alle schon versucht. Und einmal alle 4 Jahre kommt Billy Graham, ja, oder Louis Palau oder beide und die bringen uns dann zusammen. Aber dann zerfällt diese Zusammenarbeit mit einer Halbwertszeit von 6 Monaten und wir gehen wieder zurück in unsere Schachtel. Ja. Wir müssen einfach lernen, darüber hinaus uns zu verbünden mit Gott für die Region. Und ich spüre, dass da auch Christen in ganz normalen, traditionellen Gemeinden sind, die da mitmachen. Also da würde ich mir wünschen, dass es keine fast sektiererische Hauskirchengeschichte ist, nur wir sind die wirklich Heiligen, sondern die Heiligen vor Ort sollen dort gesucht, gefunden werden und mit ihnen gemeinsam können wir Dinge tun, auch in der Öffentlichkeit, auch politisch, auch in der Wirtschaft. Neue Firmen gründen, die den Geist des Evangeliums in sich atmen. Why not? Neue Medien erschaffen. Wie lange noch warten? Lass uns doch selber die Initiative ergreifen. Ganz besonders im Bereich von Kunst und Musik sind ganz hochbegabte Leute da aus der Geschäftswelt, die eigentlich in den bestehenden Kirchen wenig zum Zug gekommen sind. Das wäre doch die Chance, dass die mit eingebunden werden und dass dort auch Menschen, die niemals in eine traditionelle Kirche kommen, dass die erleben, wie die Kirche zu ihnen kommt. Das wird für mich eine Reihe von praktischen Schritten. Heute Nachmittag geht es noch etwas um Tools, also um Werkzeuge, die Gott uns dort gibt, wo ich so ein bisschen noch drüber erzählen werde. Aber was viel wichtiger ist, ist jetzt das Mittagessen zusammen, dass wir das miteinander auf diese Art und Weise teilen und dass wir hinterher die Modelle uns genau anschauen, uns gegenseitig fragen, wo steht ihr, wo seid ihr, wie macht ihr das. Aber ich möchte noch einmal sagen, die Methoden selber sind nicht das Zentrale. Es ist letztendlich die neue Verbindung mit Jesus selber, das Dynamische, die persönliche Beziehung zu ihm, die hier viel wichtiger ist als alle Methodengläubigkeit. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann gleitet uns irgendwann mal, und darf ich das mal so sagen, dann gleitet uns irgendwann mal, hoffentlich sehr schnell, jegliche Kontrolle aus den Händen. Und dann kommt wieder derjenige, der das Heft auch dann in der Hand hat, wenn wir es schon längst verloren haben. Er kommt dann wieder auf den Plan. Ihr kennt die Geschichte von den Hasen und den Elefanten, die brauche ich sicher nicht wiederholen. Ja? Oder kennt ihr jemand nicht? Wow, okay. 30 Sekunden, ja. Ich dachte, das ist eine alte Geschichte. Ich erkläre es, wenn ich 30 Sekunden oder eine Minute Zeit habe, um Hauskirchen zu erklären, erzähle ich meistens diese Story. Sagt Gott hat einfach Hasen und Elefanten geschaffen, wunderschöne Schöpfungen, aber ein bisschen unterschiedlich. Die Elefanten sind groß, die Hasen oder Karnickel, muss man wissenschaftlich sagen, sind klein. Die Elefanten brauchen 18 Jahre bis zur Geschlechtsreife. Die Karnickel machen das, glaube ich, mit 4 Monaten. Der Elefant hat durchschnittlich 1 Elefantenbaby pro Schwangerschaft. Das Karnickel derer 7 im statistischen Schnitt. Der Elefant braucht fast 22 Monate Austragezeit und das Karnickel, glaube ich, 1 Monat, ganz kurz. Und Elefanten sind praktisch nur fruchtbar zu ganz besonderen Konferenzzeiten, 4-mal im Jahr oder sowas, während die Karnickel ja buchstäblich immer fruchtbar sind, fast immer. Ja. Und wenn man mal 2 Elefanten nimmt und sie in einen Raum sperrt und 3 Jahre wartet, dann zählt man die Zahl der Elefanten, die wieder rauskommen, aus 2 und 3. Und wenn man dasselbe Experiment mit Karnickeln macht, dann werden aus diesen 2 Karnickeln statistisch gesehen nach 3 Jahren 476 Millionen Karnickel. Und was das natürlich mit unserem Thema zu tun hat, entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Weil und ich denke, die Botschaft ist natürlich, danke Gott für alles Elefantenartige im Christentum. Dadurch hat Gott gewirkt, ist Gott heute noch am Wirken und wird Gott auch morgen noch wirken. Es geht ja nicht um die Abschaffung von allem. Aber ich glaube, dass Gott zusätzlich deutlich in die Posaune gestoßen hat und gesagt hat, es ist Zeit, dass es zu einer geistlichen Hasenplage kommt. Ja. Und das ist diese Geschichte. Modelle der Hoffnung. Und sie sind deswegen so wichtig, weil sie zeigen, dass das, wovon viele Sachen... Was denn? Was brauchst du? Verkabelung. Es gibt Modelle auf der ganzen Welt von Gemeinden, die im Wesentlichen zeigen, dass das, was viele Leute sagen, dass es nicht möglich ist, eben doch möglich ist. Und ich nenne das Modelle der Hoffnung, weil es Hoffnung macht. Amen. Und weil man spürt, wir sind nicht alleine. Ich habe das immer wieder erlebt, egal ob das in Neuseeland ist oder in Amerika oder in China oder in Indien, dass Leute sagen, wir haben dasselbe von Gott gehört, dachten aber bisher, wir sind alleine. Jetzt sind wir schon zwei. Und dann treffen wir noch einen, dann ist man schon zu dritt. Und plötzlich merkt man, dass das immer mehr sind. Wayne und Irene Negrini sind seit 11 Jahren, glaube ich, in Deutschland. Und ich wollte Sie bitten, einfach mal aus Ihrem Leben zu erzählen, was Sie dort machen. Ich hatte einmal in einem Freitagsfax, das manche von euch vielleicht kennen, einen Bericht gebracht über das christlichste Dorf Deutschlands. Wehingen. Das ist irgendwo bei Saarbrücken. Ja? Und das ist ein kleines Dorf, wo diese zwei hingezogen sind und im Wesentlichen, ich denke mal, das gemacht haben, wovon ich vorher erzählt habe. Sie haben ihr Haus geöffnet, ihre Küche und ihren Kühlschrank. Und wenn man das in der Kraft des Heiligen Geistes tut, dann kommt ungefähr das dabei heraus, was wir jetzt gleich hören. Dann würde ich euch zwei doch einfach mal bitten, kommt mal hoch und erzählt uns von den Erfahrungen, die ihr dort habt. Vielleicht gibt es die Mikrofone noch. Oh, you guys are okay. Thank you, Wolfgang. Danke, oh, it's an honor to be here today, but my voice ist eine Ehre, heute hier zu sein. Is gone today, so aber I'm gonna, meine Stimme hat mich heute verlassen. I'm gonna let my wife, ich lasse meine Frau es einfach mitteilen. Zuallererst ist es einfach schön, dass wir hier sind. Wir hatten die Ehre, den Wolfgang und seine liebe Frau vor einer Woche kennenzulernen. Und da haben wir über dies gesprochen. Und ich möchte einfach mitteilen, was Gott so einfach in unserem Leben getan hat. Das hat vor 25 Jahren begonnen. Und als wir Jesus zuerst in unser Herz aufgenommen haben, erfüllt waren im Heiligen Geist und gebrannt haben für das Wort Gottes, war natürlich die Liebe zu den Menschen größer und größer geworden. Und wir haben unser Haus geöffnet und wir hatten vor 25 Jahren angefangen. Und unser Haus war immer voll. Nicht nur waren die Leute da, und haben uns besucht, sondern die haben auch da gelebt. Wir haben seit 25 Jahren noch nie alleine im Haus gelebt. Wir hatten bis zu 29 Leute im Haus, immer. Und hatten nebenbei 78 Geschäfte, die Gott einfach immer wieder durchdrungen hat mit dem Evangelium. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, als wir am Anfang angefangen hatten, dachten wir immer, wir sind in Rebellion. Wir sind in Rebellion, weil es ging einfach gegen alles, was wir gelernt haben von Kirche. Es ging gegen alles, was wir gelernt haben von, was wir tun sollten. Und wir haben so viele, wir haben in einem von unseren Geschäften, hatten wir in 2,5 Jahren 3000 Leute errettet. Und das ging natürlich gegen das, was der Pfarrer im Ort wollte. Und das war nicht so okay. Aber es hat so begonnen und ich möchte einfach sagen, es hat begonnen und wir haben Menschen zu Jünger gemacht. Gott hat gewirkt, der Heilige Geist hat gewirkt. Wir sind von Kalifornien aus nach Amsterdam. Gott hat uns in den roten Lichtdistrikt in Amsterdam gesetzt und wir haben dort 8 Jahre gedient und haben hunderte von Prostituierten zu Jesus führen dürfen. Die haben bei uns gelebt. Wir haben unser Haus geöffnet in Amsterdam. Es sind Christen überall heute in der Welt, die auch Gemeinden und einfach Gemeinschaft haben mit Christen zu Hause und die das Evangelium nicht nur vom Wort her kennen, sondern leben. Und das ist was Wunderbares. Gott hat uns dann von dem, das war ein Training, alles ist ein Training. Wir fangen irgendwo an und ihr merkt das ja selber auch, man fängt irgendwo an und desto mehr wir uns reingeben, desto mehr der Heiligungsprozess in uns passiert, desto mehr passiert es in den Menschen, mit denen wir uns abgeben. Und so ist das auch passiert. Und wir durften in Amsterdam ganz viel lernen, weil wir in Amsterdam mit der Welt Kontakt hatten und einfach stark bleiben mussten und stark gegen die Sünde stehen mussten und einfach da auch wirklich geläutert worden sind auf diese Art und Weise vom Heiligen Geist. um diese Sünde auch in unserem Leben nie wieder anzutasten und rein zu bleiben. Dann führte Gott uns zurück in die USA und wir waren 4 Jahre nochmal in Amerika. Und dann hatten wir ein Haus voll, 14 Menschen von verschiedenen Religionen, also jetzt christlichen Religionen und Denominationen, und die sich bei allem hingesetzt haben und gesagt, okay, wo steht das im Wort? Ja, und wir wurden jeden Tag herausgefordert auf die härteste Art und Weise. Und wir haben gemerkt, das war wieder eine Schule, die der Heilige Geist gebraucht hat, noch einmal etwas zu tun in unserem Leben. Alles, was wir tun, ihr Lieben, egal was es ist für den Herrn, jede Vision dient auch dazu, dass wir mehr in sein Ebenbild wachsen. Nicht nur, dass wir Jesus mitteilen. Amen. Es dient dazu. Danke, Herr. Danke, Vater. Und nach 4 Jahren da sind wir nochmal in die Schweiz mit christlichem Fernsehen und dann endgültig nach Deutschland. Und ich möchte dazu einfach kurz was sagen. Als wir in Deutschland angekommen sind, sind wir an dem Platz angekommen, wo wir Freunde hatten, jahrelang schon. Wir hatten ein Ehepaar kennengelernt in Amsterdam auf der Straße. Das hatte Jesus empfangen und wir haben Gemeinschaft gebaut und die haben dann im Saarland angefangen und hatten dann diesen Hunger. Und so ab und zu sind wir dann immerhin auf Besuch und mein Mann sagte, hier möchte ich nie wohnen. Die hatten ein ganz goldiges Häuschen am Waldrand und da konnte man das Gras wachsen hören. Und wie wir ja alle, ja, wir wohnten immer in der Stadt und wie wir ja alle wissen, man darf zu Gott nie sagen, nie. Ja, weil. Gelernt. Und wir sind genau an dem Platz. Gott ist so perfekt, er hat uns genau an dem Platz in das Zimmer, wo er mir das gesagt hat, da sind wir gelandet. Wir haben den Dienst in einem Zimmer begonnen. Wir hatten Grundlagekurse. Das war, hat sich alles in einem Zimmer abgespielt für die ersten paar Monate. Wir hatten nicht viel Platz, aber das hat sich erweitert. Und wir haben, was haben wir getan? Wir haben einfach Menschen geliebt. Wir haben Gottes Liebe weitergegeben. Wir haben sein Wort weitergegeben. Wir haben geistliche Windeln gewechselt. Wir haben alles getan, was man eben so tut, wenn man Menschen liebt. Wir haben die geistlichen Babys erzogen und wir haben die geistlichen Stiefkinder, sage ich, die schon erzogen worden sind von anderen, mit denen haben wir einfach Geduld gelernt und sie lieben gelernt, bis Jesus Christus und der Heilige Geist sie erreichen konnte für das, was er möchte. Und da ist was ganz Enormes entstanden. Wir sind heute 11 Jahre hier in Deutschland und Gott hat die Türen geöffnet. Wir konnten in Wehingen eine Grundschule kaufen. Eine Grundschule, die für andere Sachen schon tätig war. Da waren keine Kinder mehr drin für die letzten paar Jahre. Wir haben das übernommen. Wir durften bauen. Wir sind jetzt 157 Personen im Ort, in diesem kleinen Ort. Und der Ort hat nur 300 Leute oder sowas. So, es ist was ganz Besonderes, aber wir konnten uns das nie vorstellen, dass dies passieren wird, dass Menschen anfangen, das Evangelium zu leben, in ihren Häusern, an den Geburtstagsfeiern, überall, wo sie sich treffen und was sie immer tun. Das ist eigentlich nur der Zweck, damit wir uns treffen können in Christus und dass andere mitfeiern dürfen und dass das Leben Jesus und die Freude in Christus erleben dürfen. Und das ist was ganz Wunderbares. Wir sind jetzt beinahe 500 Leute, nationweit, auch bis nach Holland. Wir haben eine Gruppe in Holland, eine in Belgien, in Sachsen und beginnt jetzt in Afrika, in der Ukraine und jetzt gerade neu in Kalifornien. Und was ist es? Es gibt kein richtiges Wort für was wir tun, außer die Liebe Gottes empfangen, sie weitergeben, indem dass wir Menschen lieben, wie er sie liebt, die Liebe weiter pflanzen, damit sie in den Menschen gedeiht, sodass sie das, was sie von ihm empfangen, noch einmal weitergeben können. Amen. Das ist das Wahre. Aber ihr Lieben, da sind auch Gefahren drin. Und diese Gefahren möchte ich heute mitteilen. Als Mose sein Volk, das Volk Israel, von Ägypten rausgeführt hat, da hat er das Volk rausgeführt, Aber die sind dann einen Weg durch die Wüste und das hatte einen Zweck. Die hätten ja wahrscheinlich können, Gott hätte ja sagen können, okay, ihr habt jetzt gelitten genug. Ihr wart 400 Jahre in dieser Gefangenschaft. Ihr habt 400 Jahre gelitten. Warum seid ihr denn nicht, wir könnten euch ja direkt ins verheißene Land bringen. Aber er wusste, sie müssen durch die Wüste. Und das ist dazu da gewesen, dass Ägypten aus ihnen herauskommt. Sie waren zwar aus Ägypten heraus, aber Ägypten war noch in ihnen. Und was wir gelernt haben und wir lernen durften, ihr Lieben, es gibt keine Kirche, die nur zur Hauskirche werden soll. Außer die Kirche wird aus uns genommen. Und das ist ein Prozess. Es muss Reformation geben, bevor wir Transformation haben. Und wir können nicht eine Kirche ins Haus bringen, ohne dass da eine Reformation in uns am Passieren ist. Sonst haben wir keine wahre Transformation. Und das ist etwas, was wir in den 25 Jahren lernen durften. Und das ist auch, was wir heute tun. Und das ist der Dienst, den wir heute haben, international. Einfach Menschen zu ermutigen, Leute wie ihr zu ermutigen, dass ja, es ist wunderbar, was wir am Tun sind, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht dasselbe noch einmal kristallisieren und dasselbe nur im Kleinen gestalten von dem, was wir weggelaufen sind. Martin Luther hat zwar gesagt, Reform, aber wie viele in der Kirche heute sind wieder so kristallisiert, wie sie es damals waren? Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht nochmal kristallisiert werden, sondern dass wir wirklich sagen dürfen, Herr, ich möchte nur eine Vision haben. Und das ist, ich möchte sein wie du. Ich möchte sein wie du, damit du dich verherrlichen kannst. In unserem Leben, so wie in dem Leben der Hausgemeinde und so wie in jedem Leben, mit dem wir Kontakt haben, dass wir diese Liebe weitergeben können. Amen. Amen. Und das ist, was wir tun können. Amen. Bitte, Martin. Ja. Und sollte jemand Fragen haben, ich denke, ihr könnt immer fragen, weil es ist was Aufregendes. Ich denke, die Frage war in meinem Leben oft, wenn ich einfach nur mal eine Frage beantworten kann, die in meinem immer war, ich dachte immer, oh, wir sind noch nicht erwachsen genug, wir wissen noch nicht genug, wir kennen das Wort noch nicht genug, das können wir jetzt da noch nicht schon machen, dass wir das Haus öffnen. Aber Jesus ist derjenige, er hat gesagt, wenn wir ihn hochheben, dann zieht er alle Menschen an uns, ja, weil er in uns lebt. So, es ist sein Wille, dass wir das Evangelium verbreiten. Wolfgang.